A17. Schwierige Wörter aussprechen üben. A17a. Hören Sie und sprechen Sie nach. Wiederholen Sie die Übung. Verwechselt. Etwas verwechselt. Da habe ich etwas verwechselt. Mehrwertsteuer. Inklusive Mehrwertsteuer. Das ist inklusive Mehrwertsteuer. Sehenswürdigkeiten. Viele Sehenswürdigkeiten. Da finden Sie viele Sehenswürdigkeiten. Dann links. Und dann links. Immer geradeaus und dann links.